Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder über den Livestream www.fsk-hh.org. Klingding heute mit einem Feature über José Maceda. José Maceda war ein philippinischer Ethnomusikologe und Komponist. Danach mehrere Tracks von dem Konzeptalbum Adjacent Spaces von Dries Tuck und am Ende der Sendung eine Würdigung von Jamie Branch. Von José Maceda inspiriert ist der Vortrag von Dayang Yarola am 20. November, Beginn 19 Uhr im Westwerk, Admiralitätsstraße 74 im Zentrum Hamburg. Nach dem Vortrag ein Konzert mit Tusa Montes, ebenfalls aus Manila, Philippinen, Perkussionistin, Ethnomusikologin, und Hannes Wienert, er spielt Trompete und Flöten, und dem Trio Patjak Hamburg mit Kopperfrau Melissengeist, Tintin Patrone und Nils Knott, Posaune, Elektronik und Alltagsobjekte. In ihrem Vortrag wird Dayang ihre Ergebnisse zur Untersuchung der experimentellen Musikszene in Manila teilen, einschließlich der Präsentation möglicher Trajektorien der Praxis und Erfahrungen bei der Einrichtung des ersten Klangkunstkurses auf den Philippinen, während das Land der neuen Post-Covid-Normalität gegenübersteht. Der Vortrag wird einen besonderen Schwerpunkt darauf legen, den Einfluss von José Maceda zu beleuchten, insbesondere seine Schriften, Werke und seine Inspiration für eine erweiterte Kunstpraxis. Unknayan, eine Konzeptkomposition von José Maceda von 1973. Unknayan besteht aus 20 separaten, 51-minütigen Tracks, von denen jeder auf einem anderen Radiosender abgespielt werden soll. Die Idee war, dass jeder in Manila einen anderen Radiosender einstellt, sodass alle Tracks gleichzeitig abgespielt werden, jeder von einer anderen Quelle. Wir hören die Stereomischung der Originaltitel, die José Maceda und eine kleine Gruppe 1973 mit überwiegend traditionellen philippinischen Instrumenten aufgenommen haben. Thank you. Thank you. José Maceda, geboren 1917 in Manila, Philippinen, studierte Klavierkomposition und Musikanalyse in Paris. Nach seiner Rückkehr auf die Philippinen wurde er professioneller Pianist und studierte später Musikwissenschaft an der Columbia University und Anthropologie an der Northwestern University. Ab 1952 machte er Feldstudien über die Musik auf den Philippinen. Ende der 50er Jahre arbeitete er in einem Pariser Aufnahmestudio, das sich auf Musik konkret spezialisiert hatte. In dieser Zeit lernte er Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen und Yannis Xenakis kennen. Anfang der 60er Jahre begann er, seine kompositorische Arbeit mit mehr Nachdruck zu verfolgen. Er veranstaltete bis 1969 Konzerte in Manila, bei denen er sowohl auftrat als auch dirigierte. Suling für 10 Flöten, Bambussummer und 10 flache Gongs von 1985. José Maceda dirigiert das Mills Contemporary Ensemble. Thank you. José Maceda sammelte Tonaufnahmen von traditioneller Musik verschiedener Bevölkerungsgruppen auf den Philippinen, in Malaysia und Indonesien. Und seit den 90er Jahren komponierte er auch für westliche Orchester und Klavier. Gleich nun Musik für zwei Klaviere und vier Bläser von 1996. José Maceda dirigiert Yui Takahashi, Aki Takahashi Klaviere, Anna Klett Klarinette, Nina Jeppesen Horn, Hiroshi Kurata Posaune und Signe Haugland Fagott. Thank you. Thank you. Thank you. Zum Ende des Maseda-Features eine Aufnahme von der Konzeptkomposition Kassetts 100, bei der sich 100 Musikerinnen ihren Weg durch das Publikum bahnen, jede mit einem Kassettenspieler mit vorab aufgenommenen Titeln verschiedener philippinischer Instrumente. Wir hören eine Neuinszenierung vom 2. Februar 2017 zum 100. Geburtstag des Komponisten. Sonic Manila Research. In Manila wurde der Begriff Klangkunst als Oberbegriff für Kunstpraktiken verwendet, die mit Klang arbeiten, Zuhören erfordern und oder über Zuhören verhandeln, die Musik sein können oder nicht. Im Jahr 2014 startete Dayang Uraola Sonic Manila Research, ein Forschungs- und Archivierungsprojekt, das darauf abzielt, den Ort des Klangs sowie die Szene und Praxis in Manila zu untersuchen, um vorhandene Schnittstellen zur Kunst zu erkennen. Dayangs eigene Praxis beinhaltet viele verschiedene Projekte wie Klanginszenierungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Archivierungsstrategien. In der 40-minütigen Präsentation wird Tusa Montes, Perkussionistin und Ethnomusikologin, eine Reihe traditioneller Rhythmen mit philippinischen Musikinstrumenten vorspielen. Im späteren Teil der Aufführung wird das Publikum zur Teilnahme am Spiel eingeladen. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Session aller Musikerinnen und Interessierten aus dem Publikum. Mehr über die Präsentation 79 des Verbands für aktuelle Musik Hamburg auf der Webseite www.vamh.de mit Links zu den Vortragenden, den Musikerinnen und dem Forschungsprojekt von Dayang Uraola. Die Veranstaltung ist am 20. November 2022, Beginn 19 Uhr, Eintritt frei, und findet statt im Westwerk in der Admiralitätsstraße 74. Nun der erste Track des Konzeptalbums Adjacent Spaces. Salvatore Sciarrino, Let Me Die Before I Wake von 1982, gespielt von Tris Tak. Thank you. Im Soloalbum Adjacent Spaces vereint der belgische Klarinettist Dries Tack 6 Kompositionen, in denen die Klarinette gezielt nicht als kunstvoll gespieltes Melodieinstrument im Dienst des philharmonischen Schönklangs auftritt, sondern sie wird so weit wie möglich von ihrer bekannten klanglichen Erscheinung weggerückt. Unterschiedlichste, denkbare Spieltechniken kommen vor, nur nicht die konventionellen. Zitat: Genau das ist die Idee von Adjacent Spaces, also angrenzenden Räumen, so Dries Tack. Ich stelle mir vor, durch ein Haus zu wandern, ohne jemals das Wohnzimmer zu betreten. Es geht mir darum, viele verschiedene Räume und Nebenräume zu öffnen, dabei aber das Zentrum, die tradierten Spielweisen, zu meiden. Die Route, die Dries Tack durch sein imaginäres Haus nimmt, folgt nicht nur einem dezentralen Prinzip, sondern schließt auch eine klare Mission ein. Die schrittweise Dekonstruktion des Instruments Klarinette. Mit jedem weiteren Stück auf der CD bewegt sich das instrumentale Geschehen ein Stück weiter weg vom traditionellen Klarinettenspiel. Zu Beginn der ersten Komposition von Salvatore Sciarrino ist die Klangfarbe der Klarinette, trotz verhauchter, brüchiger Färbung, noch identifizierbar. Gegen Ende des letzten Stückes von Ui Kyung Lee wird sie nicht einmal mehr verwendet. Es sind nur noch Lippenlaute des Interpreten zu hören. Salvatore Sciarrinos Solo-Klarinettenstück Let Me Die Before I Wake entstand in Dries Tacks Geburtsjahr 1982. Für ihn handelt es sich also hier um alte, neue Musik. Und dennoch tritt das Instrument in dem Stück schon deutlich verfremdet in Erscheinung. Es lässt zwei Stimmen hören, eine Wellenbewegung in der Tiefe und eine Folge langliegender Töne, die aus weiter Ferne zu kommen scheint. Im regelmäßigen Austausch stand Tack mit Michael Meyerhof für die Erarbeitung seiner Komposition Splitting 47. Hier wird die Klarinette im Wortsinn dekonstruiert, denn der Interpret spielt nur das Mundstück und den S-Bogen seines Instruments. Außerdem kommt ein sogenannter Splitter zum Einsatz, ein zusätzliches Resonanzobjekt in Form eines Plastikbechers, in den der S-Bogen beim Spielen hineingehalten wird. Im Boden des Bechers ist ein Nagel befestigt, abschnittweise auch eine metallene Unterlegscheibe. Wenn der Klarinettist nun einen Ton in den Becher hineinspielt und gleichzeitig den Nagel mit einer Glaskugel berührt, entstehen faszinierende Vibrationen. Zu hören sind einzelne Liegetöne und ein perkussives Rasseln zugleich. Eine Erkennbarkeit des Tempos erreicht Meyerhof, indem er die aufgezeichnete Tonspur verdreifacht und links und rechts im Stereopanorama platziert. Die beiden zusätzlichen Spuren werden mit minimalem Zeitversatz zur Originalspur um eine 16. und eine punktierte Achtelnote abgespielt. So wird das ansonsten eher statisch wirkende Klangbild rhythmisiert. Außerdem ist die Musik von mehreren langen Pausen durchsetzt, in denen das eben gehörte Schallereignis seinen mentalen Abdruck in unserer Erinnerung hinterlässt. Und obwohl das Stück ursprünglich für eine Live-Darbietung vorgesehen war, scheint es sich geradezu perfekt für eine mediale Rezeption, womöglich über Kopfhörer, zu eignen. Denn die nahe Mikrofonierung und das detailversessene Spiel mit Klangnuancen und der Verräumlichung von Schallereignissen sind typische Mittel radiophoner Hörkunst. Thank you.

Splitting 47, 2020 von Michael Meyerhoff komponiert, für Bassklarinette, S-Bogen und Splitter. Malin Banks Split Rudder für Blasklarinette spielt Dries-Takt direkt durch den S-Bogen in den Korpus hinein. Es fehlt also das Mundstück und damit das Rohrblatt für die konventionelle Tonerzeugung. Und durch das Fehlen des Blättchens geht die gesamte klangliche Identität der Klarinette verloren. Es entsteht ein völlig neues Instrument. Die Schwedin Malin Bong hat Split Rudder ursprünglich für Petzold Kontrabassflöte komponiert. Im Auftrag von Dries-Takt bearbeitete sie das Stück für Bassklarinette. Durch eine trickreiche Mikrofonierung im Innern des Korpus wird die gängige Hörsituation in gewisser Weise invertiert. Die Klänge werden eingefangen, noch bevor sie das Instrument verlassen. So wird die Klarinette praktisch von innen erkundet. Explosive Bässe und vielfarbige, durch den Luftstrom erzeugte Rauschklänge sind zu hören. Hier stellt die Komponistin einen direkten semantischen Bezug her. Zur Ballade Brick and Blue, Bird of Hull des schwedischen Dichters Evert Taube, in der es um einen jungen Mann geht, dessen Boot in einen dramatischen Sturm gerät. Oh, Die Solo-CD Adjacent Spaces von Dries Tack ist Anfang Oktober erschienen bei Orlando Re. Am Ende der Sendung ein Hinweis. Klingding gibt es jetzt auch als Podcast. Der Link dazu ist ganz einfach zu finden auf der Webseite hierunddra.com. Wir sind in erster Linie Improvisatoren und bringen Momentmusik in diese anderen Zonen von Hip-Hop und elektronische Musik, Drum-Machine-Musik, Soundsystem-Kultur. Akustische Musiker, die von Elektromagnetismus geküsst werden und in alles hineinfließen. Das ist der Scheiß, den wir auf großen Anlagen spielen wollen. Alles verschlingende, energiereiche Raumzeit, Moshpit-Tanzmusik. Bringt sie in die Subwoofer, damit ihr sie spüren könnt, denn die Musik muss im Körper beginnen. So Jamie Branch über ihre Musik. Jamie Branch ist im August 2022 gestorben. Rest in peace and I hope you stay in a better place. Und zum Ende der Sendung der Track Earthlings von ihrer neuen CD Pink Dolphins by Antelope. Tschüss und weiter anregendes Hören. It really makes takes a minute to make you take you, take you, take you, take you, take you. Some